Als Phil zu sich kam, saß er hinter dem Steuer seines Chevrolets am Randstreifen der Route 111. Laut seiner Armbanduhr war es 20:20. Ich bin ohnmächtig geworden. Zum ersten Mal in meinem Leben, aber sagt man nicht, dass es für alles ein erstes Mal gibt? Ohnmächtig geworden, jawohl. Gott sei Dank zuerst rechts rangefahren und den Motor abgestellt, liegt wahrscheinlich am leeren Magen. Am Freitagabend hatte er zwar 6 Flaschen Bier getrunken und er nahm an, dass Bier durchaus Kalorien und zumindest ein bisschen Nährwert lieferte, aber er hatte gestern und heute kaum etwas gegessen, weshalb jetzt Hunger zu haben einigermaßen einleuchtete. Aber wenn man in Ohnmacht fiel, im Gegensatz zum Schlafen, hatte man dann Träume? Seiner war nämlich ein echtes Prachtexemplar gewesen. Er konnte sich an jedes Detail erinnern, den roten Strandschirm, die große Stoppuhr, vielleicht nannte man ein solches Ding auch Stoppwecker, das graumelierte Haar des Antwortmanns, er konnte sich an jede Frage und jede Antwort erinnern. Das war kein Traum. Doch, sagte er laut, doch, es war einer. Wie auch anders. In dem Traum wusste er Mutters Mädchennamen und Vaters Geburtsort, weil ich diese Dinge weiß. Er stieg aus dem Wagen und ging langsam zu der Stelle hinüber, wo der Antwortmann gewesen war. Der Tisch war verschwunden, die Stühle waren verschwunden, aber er konnte Spuren in der weichen Erde erkennen, wo sie gestanden hatten. Der Grauschleier begann zurückzukehren, und er schlug sich mit der flachen Hand fest auf die eine Wange, dann auf die andere. Danach trampelte er auf der Erde herum, bis die Spuren verwischt waren. »Das hier ist nie passiert«, teilte er der verlassenen Straße und den feurig lodernden Bäumen mit. Er wiederholte es. »Das hier ist nie passiert.« Er setzte sich wieder hinters Steuer, startete den Motor und fuhr zurück auf den Highway. Er entschied sich, Sally Ann nichts von seiner Bewusstlosigkeit zu erzählen. Sie würde sich Sorgen machen und voraussichtlich darauf bestehen, dass er einen Arzt aufsuchte. Es war bloß Hunger, sonst nichts. Hunger und der lebhafteste Traum, den er jemals geträumt hatte. 2 Hamburger, eine Cola und ein Stück Apfelkuchen würden ihn wieder ins Lot bringen. Und er war sich ziemlich sicher, dass es in Ossipee, keine 5 Meilen die Straße weiter, einen billigen Diner gab. Aus seinem seltsamen Aussetzer am Straßenrand hatte sich immerhin eine gute Sache ergeben, nein, eigentlich 2 Sachen. Er würde ihr sagen, dass er tatsächlich vorhabe, seine Zelte in der kleinen Gemeinde Curry aufzuschlagen, und er würde sie fragen, ob sie ihm trotzdem ihre Hand zum Bund der Ehe reichen werde. Zum Teufel mit den Eltern. Philip Jäger Parker und Sally Ann Allburton wurden am 29. April 1938 in der Old South Church in Boston vermählt. Ted Allburton führte seine Tochter zum Traualtar. Dieser Gang, den anzutreten er sich zunächst geweigert hatte, war das Ergebnis der Diplomatie seiner Gattin und der sanften Bittgesuche seiner Tochter. Sobald Mr. Allburton in der Lage war, besonnen über Sals anstehende Eheschließung nachzudenken, wurde ihm klar, dass es einen weiteren Grund dafür gab, den kurzen Gang auf sich zu nehmen, das Geschäftliche. John Parker war Seniorpartner in der Kanzlei. Phils Entscheidung, eine aussichtsvolle Zukunft in einem hinterwäldlerischen Bauernkaff zu vergeuden, missbilligte Ted von ganzem Herzen, aber es galt, an die Firma zu denken. Die Zukunft im Blick durfte es keine Reibungen zwischen den Teilhabern geben. Also tat er, was seine Pflicht war, wenn auch mit versteinerter Miene ohne ein Lächeln. Während Ted Allburton dem Verlauf der Feierlichkeiten folgte, fielen ihm 2 alte Sprichwörter ein. Man soll junge Menschen biegen, aber nicht brechen. Das war das eine. Das andere war, heirate in Eile, bereue in Muße. Honeymoon gab es nicht. Phils Eltern hatten widerstrebend seinen Treuhandfonds auszahlen lassen, $30.000, und er war eifrig bemüht, das Geld nicht zu verschwenden. Eine Woche nach der Trauung eröffnete er das kleine Büro neben der Sunoco-Tankstelle. Auf dem Schild an der Tür, bemalt von seiner frisch gebackenen Braut, stand Philip Y. Parker, Rechtsanwalt. Auf seinem Tisch befanden sich ein Telefon und ein Terminkalender voller leerer Seiten. Sie blieben nicht lange leer. Noch am selben Nachmittag der Praxiseröffnung schneite ein Farmer namens Regis Toomey herein. Er trug Latzhose und Strohhut und entsprach haargenau dem, was Phils Vater prophezeit hatte. Toomey bot an, seine verschlammten Botten auszuziehen, aber Phil erklärte ihm, sich darüber keine Gedanken zu machen. »Sie dürften auf ehrenhafte Weise an den Schlamm geraten sein. Setzen Sie sich und erzählen Sie mir, was Sie herführt.«